Nach dem plötzlichen Lachanfall wurde Raskolnikow gleich wieder nachdenklich und traurig. Er legte die Ellenbogen auf den Tisch und stützte den Kopf mit der einen Hand. Anscheinend hat er die Gegenwart Samjotows völlig vergessen. Das Schweigen währte ziemlich lange. »Warum trinken Sie Ihren Tee nicht? Er wird kalt«, sagte Samjotow. »Wie? Was? Tee? Ach so, ja. Meinetwegen.« Raskolnikow nahm einen Schluck aus dem Glas, steckte ein kleines Stück Brot in den Mund, blickte Samjotow an und schien sich auf einmal an alles zu erinnern. Sein Gesicht nahm im selben Augenblick den früheren, höhnischen Ausdruck an. Er fuhr fort, Tee zu trinken. »Neuerdings nimmt die Kriminalität ganz gewaltig zu«, sagte Samjotow. »Ich las vor kurzem in den Moskauer Nachrichten, dass man in Moskau eine Bande Falschmünzer festgenommen hat. Es war eine ganze Organisation. Sie fälschten Papiergeld.« »Oh, das ist schon lange her. Ich habe es vor einem Monat gelesen«, antwortete Raskolnikow ruhig. »So, das sind Ihrer Meinung nach Kriminelle«, fügte er ironisch lächelnd hinzu. »Wieso denn nicht?« »Die? Das sind Kinder. Grünschnäbel, aber keine Kriminellen. Ganze 50 Menschen vereinigen sich zu diesem Zweck. Geht es denn gut? Bei so einer Sache sind schon 3 zu viel. Da müsste jeder dem anderen mehr als sich selbst vertrauen. Es braucht bloß einer angetrunken, etwas auszuplaudern, und alles ist verloren. Grünschnäbel waren es. Sie engagierten sich unzuverlässige Menschen, um das Geld in den Banken umwechseln zu lassen. So eine Sache dem ersten Besten anzuvertrauen. Nun gut, nehmen wir an, dass es Ihnen auch mit solchen geglückt wäre. Jeder hätte 1 Million eingewechselt. Aber was weiter? Das ganze Leben lang? Jeder ist dann vom anderen sein Leben lang abhängig. Da ist es besser, sich gleich zu erhängen. Und Sie verstanden es nicht einmal, richtig zu wechseln. Der eine geht in eine Bank zum Wechseln, empfängt 5.000 und die Hände beginnen zu zittern. 4.000 zählt er nach, das 5.000 aber nimmt er ohne nachzuzählen, auf guten Glauben, um es schneller in die Tasche stecken zu können und fortzulaufen. Das erregte Verdacht. Und die ganze Sache ging in die Brüche, bloß wegen eines einzigen Dummkopfs. Ja, ist denn das möglich? Dass die Hände zu zittern anfangen? Fragte Samjotow. Das ist möglich. Ich bin vollkommen überzeugt, dass es möglich ist. Manchmal kann man gegen so etwas nicht ankämpfen. Gegen so etwas? Glauben Sie denn, dass Sie standhalten können? Ich hielt es nicht aus. Für eine Bezahlung von 100 Rubel diese Angst auf sich nehmen? Nein. Mit einem gefälschten Papier hingehen. Und wohin? In ein Bankhaus, wo Sie in dieser Beziehung so gewitzt sind? Nein. Ich hätte die Nerven verloren. Und Sie hätten nicht die Nerven verloren?